Überall war aufgeregtes Wispern und Raunen zu hören. Schattenhafte Gestalten huschten zwischen den Zelten hin und her, da und dort hockten mehrere zusammen und berieten leise miteinander. Inzwischen hatte sich die Nachricht, dass Mondenkind nicht im Elfenbeinturm war, wie ein Lauffeuer im Lager der Weggenossen verbreitet. Bastian ging zwischen den Zelten herum, aber er fand zunächst die beiden, die er suchte, nicht. Atreo und Fuchur hatten sich ganz am Rand des Lagers unter einem blühenden Rosmarinbaum niedergelassen. Atreo saß mit untergeschlagenen Beinen, die Arme vor der Brust verschränkt, und blickte mit starrem Gesicht in die Richtung des Elfenbeinturms. Der Glücksdrache lag neben ihm, den mächtigen Kopf zu seinen Füßen auf der Erde. »Es war meine letzte Hoffnung, dass sie mit ihm eine Ausnahme machen würde, um das Zeichen von ihm zurückzunehmen«, sagte Atreo. »Aber nun ist alle Hoffnung verloren.« »Sie wird wissen, was sie tut«, antwortete Fuchur. In diesem Augenblick hatte Bastian die beiden gefunden und trat unsichtbar zu ihnen. »Weiß sie es wirklich?« murmelte Atreo. »Er darf Aurin nicht länger behalten.« »Was willst du tun? Er wird es freiwillig nicht hergeben.« »Ich muss es ihm nehmen.« Bastian fühlte bei diesen Worten den Boden unter seinen Füßen schwinden. »Wie willst du das tun? Ja, wenn du es erst einmal hättest, könnte er dich nicht mehr zwingen, es ihm zurückzugeben.« »Oh, das weiß ich nicht. Seine Stärke und sein Zauberschwert hätte er ja noch immer.« »Aber das Zeichen würde dich schützen, sogar vor ihm.« »Nein, ich glaube nicht, nicht vor ihm, nicht so.« »Und dabei hat er es dir selbst angeboten, an eurem ersten Abend in Amargant, und du hast es abgelehnt.« Atreo nickte. »Damals wusste ich noch nicht, wie es kommen würde.« »Was bleibt dir da noch übrig? Was kannst du tun, um ihm das Zeichen wegzunehmen?« »Ich muss es ihm stehlen.« Fuchurs Kopf schnellte in die Höhe. Mit rubinrot glühenden Augenbällen starrte er Atreo an, der seinen Blick zu Boden senkte und leise wiederholte: »Ich muss es ihm stehlen. Es gibt keine andere Möglichkeit.« Nach einer bangen Stille fragte Fuchur: »Und wann?« »Noch diese Nacht.« Bastian wollte nichts mehr hören. Er ging langsam fort. Er fühlte nichts mehr als eine kalte, grenzenlose Leere. Nun war ihm alles gleichgültig, wie Xayida es gesagt hatte.